Moin, moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Wir haben den 29. April 2022 und ja, knapp 20 nach 9. So, meine kleine Süße ist heute wieder bei mir und ja, was heißt heute bei mir? Die ist eigentlich immer bei mir, gehört praktisch zur Familie. Und haben ja gerade unsere letzte Runde gedreht. Nicht, Niki? Alles gut, ja. Unsere letzte Runde gedreht und ja, und dann ist mir aufgefallen, ihr Tigger haben wir nicht mitgenommen. Ist so ein kleines Stofftier, mit dem sie kämpft. Und Knochen hatte ich ihr auch gekauft, ein Stoffknochen ist auch bei Mama, ein Beißring ist auch bei Mama. Und ja, Mäuschen hat gerade ein klein bisschen traurig geguckt. Und ja, sie geht ja Sonntag schon wieder zurück. Ich muss mal gucken, ob ich morgen irgendwo im 1-Euro-Laden oder hier in der Nähe ist so eine Art Diakonie, ob die irgendwie ein Stofftier haben, mit dem wir kämpfen können und oder sie kämpfen kann. Und ja, Wetter war heute recht durchwachsen und ja, Putin kann einem ja wirklich schon Angst machen. Ne? Also, boah. Also bevor der Dritte Weltkrieg ausbricht, hätte ich gerne noch mal Sex. Sag, wenn sich eine kleine Süße erbarmt, einfach bei mir melden, nur ein bisschen rumknattern. Und ja, es ist wirklich. Ja, es ist eine sehr angespannte Situation. Und keine Ahnung, es sagt der Putin, den kann man wirklich nicht einschätzen. Also wenn der wirklich irgendwie mal ein Furz quersitzen hat, also wenn der wirklich dann auf den Knopf drückt, irgendwo in den Nachrichten war heute, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber eine Rakete von Russland nach Deutschland würde keine 2 Minuten dauern, so wie ich das noch auf dem Schirm habe. Also die fliegen ja mit Überschallgeschwindigkeit und ja gut, erstmal wird glaube ich Berlin bombardiert und ja, aber es ist wirklich, es ist wirklich, ja, die letzten Wochen hatte ich jeden Tag Nachrichten geguckt. Mittlerweile gucke ich das, ja, ich gucke morgens früh immer, ne, aber ich denke mal, wenn irgendwie ein paar Atomraketen hier auf Deutschland zufliegen sollten würden, dann würde man da schon per App, SMS schon benachrichtigt werden. Komisch, wenn ich auf Facebook einen Livestream mache, muss ich immer gähnen und hier nicht. Also ich sage, hier ist nichts geschnitten, das ist in einem Rutsch und ja, wie gesagt, es ist, wir haben jetzt 21:22 Uhr und wir hoffen mal alle, denke ich mal, dass es keinen dritten Weltkrieg geben wird. Und ja, ich werde mal gucken, dass ich morgen mal einen längeren Podcast mache, aber ich sage, im Moment ist nicht viel, was es, worüber es sich lohnt zu reden und wollte einfach nur mal ein Hallo sagen und Dankeschön, dass meine Podcasts jetzt so viel aufgerufen werden. Allein in den USA hatte ich gestern 500 Aufrufe. Keine Ahnung. Also laut meiner Tracking, keine Ahnung, wie man das nennt. Ich kann ja die Statistiken angucken, wo am meisten sich was angehört wird. Was für ein Deutsch und ja, in den USA gestern 500 Aufrufe. Also, thank you for listening. So, ich bin raus und trinke mir noch einen Bullet Whisky. echt ein geiles Zeug. An dem bin ich eigentlich nur darauf aufmerksam gemacht worden. Auch wieder ein scheiß Deutsch. Sylvester Stallone hat in einem Film, fragt mich nicht welchen, in einer Kneipe ein leeres Glas bestellt und dann hat halt der Mann von der Kneipe, oder war das eine Frau, ich weiß gar nicht, gefragt, warum nur ein leeres Glas? Und dann hat Sylvester Stallone gesagt, mein Whisky habe ich selber dabei. Bullet Whisky. 45% mit Cola, ganz lecker pur genossen eigentlich nicht so. Und das ist schon starkes Zeug. Also da darf man nicht so viel trinken. Habe jetzt zwei Stück getrunken, oder vielmehr, ich trinke mir gerade meinen zweiten Bullet Whisky mit Cola und ja, kann auch nicht so viel trinken. Eigentlich trinke ich gar nichts, wenn mein Hund hier ist. Aber meine kleine Süße schläft jetzt gerade und oder schläft gerade ein und gucken, ob ich morgen. Habe ich das schon gesagt? Wir haben den Tiger vergessen. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß das gar nicht. Ihren Tiger, ihren Knochen, ihren Beißring, doch, habe ich glaube ich schon gesagt, ne? Haben wir bei Mama vergessen und das habe ich doch schon gesagt, ne? Und ja, kann ich euch nur empfehlen. Dieser Podcast wird gesponsert von Bullet Whisky. Ja, und ja, bevor es Krieg gibt, noch einmal Sex, welche kleine Süße sich erbarmt, bitte bei mir melden und ja, dann können wir ja die Flasche dann noch zusammen kippen, ausleeren. In diesem Sinne, thank you for listening. Nochmal einen Gruß an meinen Flügelmann Frankie aus Bochum. Ich weiß, du hörst das immer auf Apple iTunes und melde dich mal, du Fruchtfliegenbestäuber. So, in diesem Sinne, thank you for listening. Have a nice day. Wünsche euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. Ciao.